Adam 7, Hörspiel von Hermann Moers. Sind Sie Frau Linda Schulz-Niemann? Ja, hatte ich mit Ihnen telefoniert. Professor Burger erwartet Sie. Ja, danke. Bitte nehmen Sie Platz, Frau Schulz-Niemann. Danke. Sie schreiben für welche Zeitung? Die Zeitschrift Sozialreport. Eine gesellschaftskritische Kulturzeitschrift. Aber Sie kennen sie vielleicht. Keine Zeit. Ich bin froh, wenn ich die wichtigsten Fachschriften durchblättern kann. Sie wollen ein Interview mit mir machen? Ja. Ich habe mich so gut wie möglich vorbereitet, um Ihnen nicht zu viel Zeit zu rauben. Ich weiß inzwischen, dass Sie mit Ihrer neuen Methode zur Heilung krankhafter Apathie die Schwierigkeiten der konventionellen Behandlung überwunden haben. Diese Schwierigkeiten bestanden wohl darin, dass der apathische Mensch in seiner Abstumpfung und Gleichgültigkeit nicht redet und also auch nichts über die Ursachen seines krankhaften Zustandes mitteilt. Worin nun Ihre viel gerühmte Heilmethode besteht, da weiß ich freilich nicht so recht. Schwester, bringen Sie uns bitte Adam 14 für eine kurze Demonstration. Ich habe ihn schon hier. Sie müssen ja in letzter Zeit eine Menge Interviews geben. Kommen Sie. Nicht stehen bleiben, schön gehen. So. Wollen Sie nicht die Dame begrüßen? Und den Herrn Professor? Es ist gut, lassen Sie ihn vor meinem Schreibtisch stehen. Wie heißen Sie? Gefällt es Ihnen bei uns? Ist Ihnen kalt? Haben Sie Hunger? Sehen Sie, Frau Schulz-Niemann, nach diesem kleinen Test könnte man doch denken, der Patient sei lediglich taub oder sprechfaul oder schlecht gelaunt. Wir müssen schon noch etwas weitergehen. Hier, bitte nehmen Sie das Lineal und schlagen Sie ihn damit auf den Kopf. Ich? Nein. Bitte nicht. Das habe ich von der Schule her in unangenehmer Erinnerung. Hinter mir saß so ein Satan, der mich mit dem Lineal auf den Kopf schlug. Aber Sie haben reagiert. Ja. Das heißt, später habe ich oft getan, als ob ich es gar nicht merkte, um ihm die Lust daran zu nehmen. Sehr schön, Frau Schulz-Niemann. Sie wissen also aus eigener Erfahrung, dass der Mensch sich bei diesem Grad des Angesprochenwerdens noch verstellen kann. Dann geben Sie bitte Acht. Kein Grund zur Beunruhigung. Sie haben gesehen, nicht mal ein Wimperzucken. Aber Sie haben ihm bestimmt wehgetan. Wie würden Sie die Haltung des Patienten beschreiben? Er ist wie abgestorben. Und sein körperlicher Zustand? Körperlich wirkt er völlig gesund. Es ist nur, er steht da wie tief in Gedanken versunken. Wenn wir die Gedanken weglassen, stimmt Ihre Beschreibung. Es ist gut, Schwester, Sie können ihn wegbringen. Kommen Sie, das hat Ihnen bestimmt gut getan, die kleine Kreislaufmassage links und rechts. So, hier muss ich ausnahmsweise als Dame mal vorgehen. Das können Sie jetzt mitschreiben, wenn Sie wollen. Der Mensch mit Organismus, Hirn und Gliedern kann füglich betrachtet werden als ein Aggregat. Zu seinem Funktionieren braucht jedes Aggregat Energie bzw. Spannung. Sie haben soeben ein menschliches Aggregat ohne jede Spannung gesehen. Ein an sich intaktes Aggregat mit vollkommen leerer Batterie, wenn Sie so wollen. Bei der herkömmlichen Behandlungsweise der Apathie wurde mühsam und meist erfolglos nach der Ursache für den Kurzschluss gesucht. Und selbst wenn man sie einmal fand, war die Batterie immer noch leer. Faszinierend, mit welcher Einfachheit Sie einen pathologischen Vorgang erklären, Herr Professor Burger. Die meisten Wissenschaftler verteidigen ihren Standesstolz in einer Festung von Fachvokabular. Der direkte Weg zum Erfolg ist der beste. Nach diesem Prinzip habe ich mich daran gemacht, diese an sich intakten menschlichen Aggregate in unserer Klinik wieder mit der Spannung aufzuladen, die sie für ihren Betrieb brauchen. Eine Schockmethode also? Nicht doch. In einer Tiefschlafsuggestion lade ich die Psyche des Apathikers wieder auf mit den herrschenden ethischen und moralischen Zielsetzungen. Ach, mit den herrschenden ethischen und moralischen Zielsetzungen? Es müssen selbstverständlich die allgemein herrschenden sein. Um zu gewährleisten, dass der Patient nach seinem Aufwachen aus der Apathie wieder als ganz normales Mitglied der Gesellschaft leben kann. Ich weiß nicht, ob Sie den Gedanken bereits erwogen haben, Herr Professor Burger. Aber wenn Sie mit Hilfe der Tiefschlafsuggestion den Menschen wieder ethische und moralische Zielsetzungen eingeben, wäre es da nicht naheliegend, ihnen zum Teil bessere einzugeben als die allgemein herrschenden? Das habe ich schon ein paar Mal zu hören bekommen von linken Weltverbesserern. Offenbar habe ich mich in Ihnen und Ihrer Zeitschrift getäuscht. Das ist aber nun eindeutig ein Vorurteil von Ihnen, Herr Professor. Ich gebe zu, dass ich als Studentin meinen Marx gelesen habe, aber die Konzeption unserer Zeitschrift hat doch wahrhaft nicht das Mindeste mit Revoluzertum zu tun. Verzeihen Sie, aber ich bin allergisch geworden gegen die alberne Forderung, ich solle meine Profession als Mediziner politisch ausüben. Und eben das täte ich doch mit jeder Veränderung der herrschenden Ethik und Moral. Als Mediziner kann ich nur vollkommen wertfrei untersuchen, was ist die herrschende ethische und moralische Zielsetzung in unserer Gesellschaft. Und was haben Sie ermittelt? Sie müssen ja zu klaren Ergebnissen gekommen sein, denn die brauchen Sie ja für Ihre Heilmethode. Sehe ich das richtig? Völlig richtig. Allem übergeordnet in der ethischen Zielsetzung unserer Gesellschaft ist das Erfolgsprinzip. Wir alle kennen es aus Erziehungs- und Ausbildungsprogrammen, ebenso aus der allgegenwärtigen Reklame. Erfolg, Vorankommen, Leistungssteigerung. Aus diesem obersten ethischen Gebot ergibt sich das Prinzip der Konkurrenz, jeder gegen jeden. Konkurrenz setzt freilich allgemein gleiche Zielsetzung voraus. Sie verstehen, wenn zwei sich um etwas rangeln, muss es ihnen um dieselbe Sache gehen. Und diese allgemein gleiche Zielsetzung finden wir im Ethos des Habenwollens. Mich würde interessieren, wie Sie die Ausnahmen einordnen. Was für Ausnahmen? Das Habenwollen ist zweifellos eine unserer egoistischen Schwächen. Aber es gibt zum Beispiel die Liebe. Sind Sie verheiratet? Ja, falls das eine Rolle spielt, kann ich hinzufügen, dass mein Mann und ich eine sehr glückliche Ehe führen. Wären Sie bereit, Ihren Mann mit einer anderen Frau zu teilen, falls ihm daran gelegen wäre? Nein, auf keinen Fall. Es gibt da klare Grenzen, ohne die eine Ehe schließlich sinnlos würde. Ich bin in einem völlig natürlichen Maße eifersüchtig. Ich scheue mich nicht, das einzugestehen. Eifersucht in zwischenmenschlichen Beziehungen ist der typische Ausdruck des Habenwollens. Mit Liebe hat Eifersucht nichts zu tun. Hat nichts damit zu tun? Aber Eifersucht kommt doch eigentlich nur in Liebesbeziehungen vor. So sehen Sie es, weil Sie, wie die meisten Menschen unserer Gesellschaft, Liebe mit dem Streben verwechseln, einen anderen Menschen zu besitzen, als Eigentum sozusagen. Liebe hingegen ist das Interesse daran, dass es einen bestimmten anderen Menschen gibt, dass er so ist, wie er ist, und dass es ihm gut geht. Kommen wir aber jetzt zu der Frage, wie sich unsere ethischen Prinzipien des Erfolges, des Habenwollens und der Konkurrenz im täglichen Leben verwirklichen. Dazu dient die herrschende Moral mit ihrem obersten Gebot der Triebunterdrückung. Insbesondere der Sexualtrieb unterliegt diesem Gebot. Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass die Massenmedien in sexueller Hinsicht immer freier werden? Genau wie die Mode. Eine richtige Beobachtung. Was Sie da ansprechen, ist die Verdrängung des Sexualtriebes in den optischen Bereich. Möglichst viel sexuelles Futter für die Augen, ohne es zum Sexualakt selbst kommen zu lassen. Denn dagegen wehrt sich streng wie eh und je die herrschende Moral, wie Sie selbst mit Ihrer Auffassung von der Ehe vorhin bestätigt haben. Triebunterdrückung muss sein, weil die Triebe unsere Hauptenergiequelle sind. Indem wir sie ihrer eigentlichen Verwendung entziehen, nutzen wir ihre Energie für die Verwirklichung der ethischen Prinzipien des Erfolgs, des Habenwollens und der zwangsläufig damit verbundenen Konkurrenz. Sie haben Zweifel? Nein, eigentlich nicht. Es ist ja alles ganz logisch. Und mit Ihrer Methode haben Sie Erfolg gehabt? Natürlich, alle erlernten Fähigkeiten des Apathikers sind ja völlig intakt. Seine beruflichen Kenntnisse, Bildung und so weiter, das hat alles nur stillgelegen. Nachdem seine Batterie wieder aufgeladen ist, kann er aus der Klinik heraus gleich loslegen mit einem neuen Leben. Um ihm die Unterbrechung zu erklären, attestieren wir ihm einen Unfall. Diese Menschen, zum Beispiel der, den Sie vorhin, der auf nichts reagiert hat, sind diese dann ohne Übergang wieder allein auf sich gestellt? Ist das nicht gefährlich? Wir bauen natürlich Kontrollen ein. Eine Zeit lang wird der Entlassene unauffällig observiert. Diese Maßnahme reduzieren wir allmählich und ersetzen sie durch einen kleinen Tonrecorder, den der Entlassene ein halbes Jahr lang als vermeintliches Herztonmessgerät überall mit sich herumträgt. Die Tonbänder werten wir dann wöchentlich aus. Ich habe hier gerade einige sehr aufschlussreiche Bänder von Adam 7. Da können wir mal reinhören. Adam 7? Ich nenne alle männlichen Apathiker Adam und nummeriere sie in der Reihenfolge der Behandlung. Hier sehen Sie mal ein Foto von Adam 7 bei seiner Einlieferung. Man hatte ihn uns aus einem Park gebracht, wo er auf einer Bank sitzend völlig eingeschneit war. Ein alter Mann. Ein Sozialfall? Wieso alter Mann? Hier ist ein Kontrollfoto von vor 3 Tagen. Das hier? Auf dem einen Bild ein Häufchen Unglück und hier ein sportlich eleganter junger Mann. Also wissen Sie, das haben Sie aus einem Werbefilm. Keineswegs. Was Sie jetzt hören werden, stammt aus der ersten Woche nach seiner Entlassung. Ach, grüß dich. Du siehst blass aus. Was ist mit deinen Haaren? Die Ecken sind so weit nach hinten gerutscht. Nein, danke, danke, bestens. Ich habe gerade ein paar Monate Holiday hinter mir. Zur Hauptsache Südamerika. Chiki, chiki, chiki, chiki, ding, pom, pom. Ich habe immer noch das Tanzen in den Beinen. Ja, am liebsten wäre ich da geblieben. Aber man möchte ja auch mal wieder was tun. Hm? Eine neue Firma, seit gestern. Für den Anfang Entwurfsingenieur. Was ich entwerfe... Irgendwelche elektronischen Baugruppen. In einem halben Jahr bin ich der Boss da. Die meisten stehen bereits auf, wenn sie mit mir sprechen. Na klar, ja, ruf mich doch mal an. Warum blicken Sie so misstrauisch? Ihr Adam 7 lügt ja wie gedruckt. Das scheint mir kein guter Anfang. Das war in der ersten Woche nach seiner Entlassung, sagten Sie? Vor allem hat er ein völlig... oberflächliches Verhältnis zum Leben. Offenbar ist es ihm Schnuppe, was er arbeitet. Es kommt ihm nur darauf an, eine Rolle zu spielen. Das ist doch gefährlich. Ich meine, hätten Sie ihm nicht mehr solide Inhalte vermitteln müssen? Die Liebe zu einer bestimmten Arbeit zum Beispiel. Er benimmt sich vollkommen normal. Mit der Zwecklüge von einem mehrmonatigen Vergnügungsurlaub macht er seinem alten Bekannten sofort klar, dass es ihm besser geht als diesem. Erfolgsprinzip. Der andere bewundert ihn. Das setzt sich fort in dem Bericht von der schnellen Karriere, der genau dem herrschenden Ethos entspricht, dass jemand im wörtlichen Sinne eine Rolle spielt. Nicht seine tatsächliche Qualifikation ist wichtig, sondern der Einfluss, den er auf möglichst mühelose Weise erringt. Denn das erzeugt die größte Bewunderung. Liebe zu einer bestimmten Arbeit wäre in diesem Zusammenhang und im Hinblick auf die zur Eile treibende Konkurrenz äußerst hinderlich. Der letzte Satz, »Na klar, ruf mich mal an«, macht deutlich, dass Adam 7 von seinem Bekannten für einen Menschen gehalten wird, an den man sich halten muss. Erfolg haben bedeutet eben, dass die anderen sich einem zuwenden. Das heißt, der Mensch verschafft sich mit dem Erfolg das lebenswichtige Gefühl, geliebt zu werden. Ich habe meine eigenen Vorstellungen von Kollegialität. Jedenfalls möchte ich nicht, dass Sie mich duzen, Herr Mohr, auch wenn Sie schon 30 Jahre in der Firma sind. Ach, Sie haben ein elektronisches Prüfverfahren entwickelt? Das traut man Ihnen gar nicht zu. Was, ich soll damit reingehen? Aber wieso denn? Der Chef hört Sie gar nicht an. Na, ist klar. Ich könnte ja sagen, Sie hätten ein bisschen mitgeholfen beim Ausrechnen vielleicht. Hm? Na, ich werde es mir überlegen, Herr Mohr. Wenn ich jemandem einen Gefallen tun kann, dann tue ich's. Nein, danke. Am Sonntag habe ich schon was vor. Ihr Adam, Sie ist ja widerlich. Mit einem solchen Verhalten wird er sich wohl kaum das Gefühl verschaffen können, geliebt zu werden. Und was bleibt dann von Ihrer Theorie? Sie irren sich. Wie die meisten Laien sehen Sie nur das oberflächliche Erscheinungsbild eines Verhaltens. Was Sie eben gehört haben, war der Wechselvorgang von Kriecherei und Arroganz. Ein älterer Kollege hat die Erfolgschancen von Adam 7 gerochen und versucht mit einem unterwürfigen Angebot, sich an diesen anzuhängen, um so wenigstens einen Bruchteil des nicht aus eigener Kraft erlangten Erfolges zu erringen. Ihr Adam 7 kann Sympathie und Liebe nur erwarten, wenn er diesen Menschen seine Unterlegenheit nicht spüren lässt. Wenn er ihm taktvoll hilft, anstatt sich derart aufzuspielen. Glauben Sie? Tatsächlich würde in dem Fall der ältere Kollege sofort Zweifel bekommen, ob Adam 7 ihm denn auch wirklich überlegen ist. Er würde nach dem Konkurrenzprinzip seine Kräfte mit ihm messen wollen. Erst die Arroganz von Adam 7 bestätigt ihm seine Vermutung von dessen Stärke. Ein völlig logischer Vorgang. Logisch vielleicht. Ich finde ihn einfach zum Kotzen. Entschuldigen Sie den Ausdruck, Herr Professor. Aber dieser Kerl mit seinen Lügen und seiner Aufgeblasenheit. Einen Moment habe ich mich von dem Foto blenden lassen. Nicht Sie allein. Zur einfacheren Auswertung haben wir seine sexuellen Kontakte der ersten 4 Wochen zusammengestellt. Susanne, Susanne, Susanne. Ja, Susanne, Susanne. Oh. Heidi, Heidi, Heidi. Heidi, ja, ja, Heidi, oh, oh, oh. Erika, Erika, Erika, ja, Erika, Marion, Marion, ja, komm, Marion, Marion, ja, Veronika, Uschi, Uschi, Uschi, ja, ja, oh, oh, Uschi, komm, ja, jetzt, Uschi, Uschi, Uschi, oh, Uschi, ja, oh, Uschi, oh. Innerhalb von 4 Wochen, sagten Sie? Was Sie gehört haben, war nur ein Ausschnitt. Wiederholte Kontakte mit gleichen Partnerinnen haben wir rausgelassen. Der Mann ist krank. Sie müssen ihn unbedingt in die Klinik zurückholen. Was reden Sie denn da? Wenn Sie meinen Ausführungen gefolgt wären, dann wüssten Sie, dass es sich bei den zahlreichen Sexualkontakten von Adam 7 um die völlig normale Jagd nach Erfolg handelt. Normal? Na, wissen Sie, wir haben ja von den einzelnen Begegnungen nicht viel gehört, aber so viel konnte man feststellen. Glücklich war Ihr Adam 7 nicht dabei. Wenn Sie damit meinen, dass seine Orgasmuskurve relativ flach verläuft, haben Sie durchaus recht. Aber das wiederum ist die häufigste Auswirkung der herrschenden Triebunterdrückung infolge unserer sexualfeindlichen Moral. Ich sehe es mehr als Humanistin, vom Standpunkt der Würde des Menschen. Die innigste Beziehung zwischen zwei Menschen in einer Art Fließbandverfahren zu verschleißen, ist absolut unwürdig. Sagen Sie Ihrer Redaktion, wenn sie ein Interview mit mir wünscht, soll sie einen wissenschaftlich denkenden Menschen schicken und keine romantische Weltverbesserin. Ich habe in Philosophie promoviert, Herr Professor Burger. Auch das gilt hierzulande als Wissenschaft. Ich frage mich freilich, welcher Wissenschaftsbegriff es Ihnen erlaubt, sich nicht verantwortlich zu fühlen für das, was Sie mit Ihrer Arbeit bewirken? Ich trage die volle Verantwortung, meine Liebe. Die Burger-Methode funktioniert. Schön, dich mal zu treffen, Georg. Was ich gemacht habe, auch ganz gute Erfolge bis jetzt. Aber nicht besinnlich werden, bloß nicht besinnlich werden. Wer rastet, der rostet. Ich will dir was verraten. Ich habe große Pläne. Eine Luftfrachtagentur. Aus Eigenkapital bringe ich meine Beziehungen und 3 Telefone. Was glaubst du, wie das laufen wird? Jetfracht. Eine andere Sache, die ich unbedingt aufziehen werde, ist eine Immobilienkommission. Überzeugt Sie das? Schaffen Sicherheit. Ich weiß nicht. Mein Slogan. Er sagt eigentlich nicht, wie er sich fühlt. Er spricht nur von seinen Plänen. Richtig, das Erfolgsethos zwingt den Menschen, ständig in der Zukunft zu leben, um neue Erfolge zu gewährleisten. Ob er darüber nachdenkt oder nicht, er weiß, wenn seine Erfolge abreißen, ist es aus und vorbei mit der Zuwendung der Mitmenschen. Dem entspricht auch die Intensität seiner Erfolgsbemühungen in der Gegenwart. 7 in Wirklichkeit? Das unterliegt dem Arztgeheimnis. Warum fragen Sie? Ich möchte ihn gerne persönlich kennenlernen. Ich möchte ihn fragen, wie er sich fühlt bei seinem Leben nach Ihrer Methode. Was heißt Leben nach meiner Methode? Er lebt nach den Prinzipien der herrschenden Moral. Doch, doch, ich unterhalte mich gern mit Ihnen. Es macht nichts, dass Sie schwerhörig sind. Ich mag Sie mit Ihrem Krückstock und Ihren weißen Haaren. Sie sind aus dem Rennen, Sie wollen nichts von mir. Ob ich oft hier spazieren gehe? Nein, ich habe mich aus dem Büro verdrückt. Angeblich bin ich beim Zahnarzt. Ja. Na, Ihnen kann ich ja sagen, ich bin mit den Nerven fertig. Ich bin ein schneller Aufsteiger, wissen Sie? Nach wenigen Monaten bereits Gruppenleiter. Natürlich habe ich geblufft, und das wissen die anderen. Der Naumann, der hat eine bessere Ausbildung als ich, und der Jakobsen hat bessere Beziehungen. Sie geben sich ganz kollegial, die Hunde, aber den ganzen Tag versuchen sie, mit allen Mitteln mich aus dem Stuhl zu heben. Sie stellen mir Fallen, sie decken meine Fehler auf, übergehen mich mit besseren Vorschlägen und immer scheißfreundlich. Auch privat auf ihren Partys, da wollen sie mich mit ihrer Wohnkultur in die Knie zwingen, mit ihren Schallplatten, mit ihren Salaten, mit ihren Frauen. Unerbittlich, sage ich Ihnen. Immer wenn ich zu Ihren Schreibtischen rüberschaue, dann lächeln Sie mir zu, wie durch ein Fadenkreuz. Ja. Sie verstehen nicht? Naja. Das war auch nicht so wichtig. So, ich muss jetzt wieder zurück ins Büro. Einen angenehmen Tag noch. Natürlich hat er seine schwachen Momente. Aber den Luxus der Ehrlichkeit leistet er sich nur in der Anonymität, wo er seinen Konkurrenten keine Angriffsfläche bietet. Nach Ihren Kontrollaufnahmen zu urteilen, muss er inzwischen völlig abgewirtschaftet sein. Lächerlich. Adam Sieben ist in bester Verfassung. Sie scheinen etwas Wichtiges außer Acht zu lassen. Das Erfolgsprinzip stellt nicht nur hohe Anforderungen an die Leistungskraft des Menschen, es beinhaltet auch die Moral des totalen Opportunismus, mit deren Hilfe sich der Mensch den jeweiligen Umständen optimal anpassen kann. Ich sagte Ihnen ja, ich bin seit 6 Wochen in einer anderen Partei organisiert, aber ich mache kein Hehl daraus, dass ich dort enttäuscht worden bin. Man hat mir bis heute keinen Sitz im Bezirksparlament zugesichert. Wenn man sich politisch engagiert, möchte man schließlich wissen, wofür eigentlich. Nein, ich rede nicht vom eigenen Vorteil, Sie verstehen schon. Man möchte einfach zupacken, die Dinge in die richtigen Bahnen lenken, Einfluss gewinnen, die nötigen Beziehungen aufbauen. Aber natürlich, ich bin doch mein eigener Herr. Sehr schön, wie Sie das ausdrücken. Ein Kämpfer wie ich braucht ein geeignetes Kampffeld. Das gefällt mir, ganz meine Meinung. Kurz entschlossen, ein Übertritt. Mit knallhartem Kommentar, versteht sich. Vorausgesetzt, wir werden uns einig. Wenn ich mir das Foto anschaue, kann es vielleicht sein, dass Sie die Kontrollaufnahmen vertauscht haben? Das ist doch ein völlig anderer Mensch, der da spricht. Sie verstehen es, mein wissenschaftliches Interesse an Ihrer Person zu wecken, Ihren Reaktionen auf die Handlungsweise eines vollkommen normalen Menschen zufolge, den Sie offenbar widerwärtig finden. Müssten Sie selbst eigentlich ein Mensch von äußerst abnormem Wesen sein? Wie soll ich das verstehen? Ich bin doch nun wirklich stinknormal. Normal bis zum geht nicht mehr. Hatten Sie nach mir geklingelt, Herr Professor? Entschuldigung, Schwester, es ist nichts. Ich muss wohl in Gedanken mit dem Knopf gespielt haben. Na, na, na, Herr Professor. Aufgeklärte Menschen glauben aber schon lange nicht mehr an Zufälle. Ich meine auch, dass Sie normal sind. Sie leben zweifellos nach denselben Spielregeln wie Adam Sieben. Erfolgsprinzip, Triebunterdrückung, Konkurrenz. Sonst säßen Sie nicht vor mir als Journalist in einer Zeitschrift. Viele Menschen haben oft den Eindruck, anders zu sein als andere. Bloß weil sie dieselben Regeln in einer anderen Spielart befolgen. Das glaube ich nicht, dass da nur ein oberflächlicher Unterschied ist zwischen mir und Adam Sieben. Seit ich seine Stimme höre, habe ich das heftige Bedürfnis, ihn zu retten. Heinzi, lieber Junge. Heinzi will Hottepferd spielen. Heinzi will Hottepferd spielen. Kille. Heinzi. Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Heinz, lieber Junge. Adam 7 braucht ihre Hilfe nicht. Alles regelt sich, findet seinen Ausgleich, funktioniert. Werden die Anforderungen des Erfolgsethos zu groß oder die Schläge der Konkurrenz zu hart, verwandelt er sich in ein Kind zurück. Er träumt sich schnell eine Portion Mutterliebe. Er heißt also Heinz. Warum wollen Sie nicht, dass ich Kontakt zu ihm aufnehme? Wenn Sie ihn als Gehalt entlassen haben, kann es doch nicht schaden, wenn ich mit ihm spreche. Er braucht Sie nicht, verstehen Sie endlich. Niemand behauptet, dass Adam 7 oder irgendeiner seiner Vorläufer oder Nachfolger ins Paradies zurückgefunden hätte. Er lebt ein Leben voller Konflikte. Das kann man schon gar nicht mehr beschreiben, Herr Doktor. Diese Schmerzen sind einfach wahnsinnig. Ich habe das Gefühl, als hätte ich ein Loch in der Magenwand, in dem dauernd jemand rumstochert. Ich selber, aber ich tue ja schon, was ich kann. Rauche höchstens noch eine Schachtel am Tag. Ja, wie denn Ruhe? Natürlich möchte ich das. Am liebsten möchte ich mir die Decke über die Ohren ziehen und nichts mehr sehen und nichts mehr hören. Wirklich. Muss ich mal so richtig geborgen fühlen. Aber wenn man erstmal so einer Erregung nachgibt, dann kann man seinen Ehrgeiz an den Nagel hängen. Ach, da hören Sie doch, dass es nicht funktioniert. Der Mensch ist ja völlig fertig. Er hat ein Magengeschwür, ein Volksleiden heutzutage. Gewiss doch. Und wenn Sie auf dem nächsten Tonband feststellen, dass Ihr Adam 7 sich erhängt hat, werden Sie auf die steigende Selbstmordquote in der modernen Gesellschaft verweisen. Mir wird Angst und Bange vor Ihrer Wissenschaftlichkeit, Herr Professor. Ich möchte jetzt die Anschrift dieses Menschen haben. Es gibt keinen plausiblen Grund, warum ich nicht mit ihm sprechen soll. Sie sagen ja selbst, es ist alles normal, was ich von ihm gehört habe. Also unterliegt es auch nicht dem Arztgeheimnis. Was wollen Sie? Ihn rebellisch machen? Ihm einreden, dass er sich mit seinem Leben nicht zufrieden geben darf? Dass wir nicht in der besten aller Welten leben? Ohne ihm sagen zu können, wo er eine bessere findet? Ich bestätige Ihnen nochmals, Frau Schulz-Niemann, auch Sie sind auf Ihre Weise äußerst normal. Aus Angst vor den Belastungen der Wirklichkeit hängen Sie kindlichen Träumen nach. Moderner Infantilismus. Muss man denn gleich rebellisch sein, wenn man einem Menschen helfen will? Helfen? Was immer Sie darunter verstehen, Sie kommen zu spät. Ich habe den Eindruck, Sie würden in Ihrer Zeitschrift am liebsten von einem Misserfolg meiner Methode berichten. Tut mir leid. Adam 7 hat geheiratet. Auch das hat funktioniert. Adam 7 führt eine ganz normale Ehe. Nur wir beide, sonst nicht. Hä? Na, dann komm, lass uns nicht über deine Probleme reden. Wir bauen uns ein Haus. Aus Zärtlichkeit. Mit unseren verschlossenen Ohren als Türen und mit Fenstern, durch die wir raussehen, aber niemand reinsehen kann. Na, bitte, Liebling, ich will jetzt wirklich nichts hören. Überzeugt Sie das endlich? Nach allen Regeln der herrschenden Moral schafft er sich seine Geborgenheit. Er schließt einen Pakt mit seiner Frau, dass zwischen ihm und ihr, als einzige Ausnahme, keine Konkurrenz herrschen soll. Sind Sie sicher? Er lässt Sie ja nicht einmal zu Wort kommen. Richtig, es soll nicht nur keine Konkurrenz, sondern gar nichts sein zwischen ihnen. Auch nicht das Eigenleben einer der beiden Personen. Nur das wortlose, feuchtwarme Klima der Geborgenheit. Wo wolltest du hin? Nur mal Luft schnappen. Lächerlich. Ach, du wusstest doch, dass ich um diese Zeit nach Hause kommen würde. Nun gut, selbst wenn ich mich verspätet hätte. Du, ich warne dich. Ich warne dich, mein Vertrauen derart zu strapazieren. Bitte, da haben Sie es. Nichts funktioniert. Seine Frau darf nicht mal in die Luft gehen. Schon ist es aus mit dem normalen Eheglück. Aber nein, das ist es doch. Adam 7 verwandelt seine Frau folgerichtig in einen Gegenstand, der ihm gehört. Nach dem Prinzip der besitzergreifenden Liebe eignet er sie sich an. Ach, und das soll ich dir glauben, dass ihr über Autos gesprochen habt. Ja, vielleicht darüber, wann er dich in seinem verrotteten Auto abholen soll. Das ist doch der Gipfel der Frechheit. Auf einem Betriebsausflug. Die gesamte Belegschaft dicht gedrängt auf diesem Dampfer unter aller Augen, also stellst du dich hin und redest volle 5 Minuten mit dem Kerl. Ausgerechnet mit dem, von dem jeder weiß, dass er es auf meinen Platz abgesehen hat. Und die ganze Zeit hast du gelacht, als ob er dir furchtbar sympathisch wäre. Du, ich halte das nicht mehr aus. Ich halte das nicht mehr aus. Alles. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Ich habe ein Gefühl, als ob bald irgendetwas Schreckliches passiert. Fast so wie damals vor meinem Unfall. Du, sag das nicht. Sag so etwas nicht. Du, ich habe dich gewarnt. Um Himmels Willen, was ist denn jetzt passiert? Hilfe! Meine Frau ist über Bord gefallen. Hilfe! Ist er danach wieder bei Ihnen eingeliefert worden? Das war doch eindeutig ein Mordversuch. Der Mann ist wahnsinnig. Aber, was soll diese Übertreibung? Man könnte meinen, Sie arbeiten für ein Boulevardblatt. Eine kleine Tätlichkeit, auch wenn die Person dabei ins Wasser fällt, ist ein üblicher Akt der Abreaktion überschüssiger Spannung in allen Zweierbeziehungen. Und selbst wenn es sich um eine ernstere Geste handelte, Mord aus Eifersucht ist die logische Konsequenz der allgemein üblichen besitzergreifenden Liebe. Kommen Sie mir jetzt nicht wieder und wollen mich belehren, das hätte mit Liebe nichts mehr zu tun. Auch ich weiß, dass echte Liebe, im Gegensatz zur besitzergreifenden Liebe, nicht auf die Vernichtung einer Person aus ist. Mord ist Mord. Und Mord wird nach der herrschenden Moral von allen Menschen verurteilt. Sie irren. Was glauben Sie wohl, warum die Zeitungen Tag für Tag voll sind mit Mord und Totschlag? Der Mörder wirkt auf die Leute attraktiv durch seinen Mut zur konsequenten Tat. Sie verdrehen alles, um ihre Methode zu rechtfertigen. Mord gehört nicht zu den ethischen Zielsetzungen unserer Gesellschaft. Das zeigen die geltenden Gesetze. Auf Mord steht die höchste Strafe. Und die höchste Auszeichnung, wenn der Mensch sich an die Spielregeln hält und nur ordnungsgemäß im Auftrag seines Staates mordet. Die gesellschaftliche Lösung der Widersprüche. Was haben Sie erwartet? Ein Leben ohne Widersprüche? Ich muss sagen, für eine Journalistin haben Sie eine verblüffend naive Weltanschauung. Ich weiß jetzt, was falsch ist an Ihrer Methode. Ich weiß, warum sie nicht funktionieren kann. Bei Apathikern ist die Batterie leer, haben Sie gesagt, und Sie laden sie wieder auf. Aber bei einem Leben nach Ihren Zielsetzungen... Nicht die meinen, bitte, sehr das die allgemein. ...das immerzu nur Energie verschleißt... Muss Adam 7 bald wieder hier eingeliefert werden? Er muss krank werden, er hat keine Chance. Das ist es, was ich aller Welt klar machen werde. Ich werde eine Kampagne gegen Ihre Methode starten in unserer Zeitschrift, in Veranstaltungen, auf der Straße. Und überhaupt werde ich jetzt erst recht dafür eintreten, dass die herrschenden Zielsetzungen überprüft werden. Natürlich. Und überhaupt. Ja, Chef? Haben Sie wieder in Gedanken mit dem Klingelknopf gespielt? Nein, kommen Sie bitte. Diese Dame ist sehr erregt. Sie sollten ihr helfen, sich zu beruhigen. Na. Wer wird sich denn so aufregen? Ist doch alles gar nicht schlimm. Das haben wir doch alles nur geträumt. Nicht lassen Sie mich! Jetzt gehen wir erstmal in ein nettes, ruhiges Zimmerchen. Hören Sie doch auf, was Sie denn... Vorhänge ziehen wir zu, damit uns keiner stört. Nein, lassen Sie mich! Sie wollen mich nicht anfassen! Aber Kindchen. Anfassen ist doch ganz was anderes. Wir beide vertragen uns doch. Das ist es, was ich am meisten hasse. Dieser Mangel an wissenschaftlicher Sachlichkeit. Dieses Gerede um Gut und Böse. Anstatt objektiv zu prüfen, ob eine Methode funktioniert. Und es ist gar kein Zweifel möglich. Sie funktioniert. Ein irrer Film, sage ich dir. Völlig kaputt, der Typ, aber für mich irgendwie ein Held. Der stieg in das nächste beste Auto, fuhr den Tank leer und mit dem letzten Tropfen ließ er es gegen eine Mauer donnern. Die Kiste geht in Flammen auf. Da kommt einer vorbei und fragt, warum er das macht. Sagt der Typ, was heißt warum? Darauf legt der andere die Moralplatte auf, von wegen, keiner kann einfach machen, was er will. Und Naja, wieder so quatscht, hat der Typ ihm knallhart eine geschoben und wirft ihn in das brennende Autowrack. Irre! Auch wie er in dem Modeladen die Verkäuferin über den Ladentisch gebumst hat. Ohne ein Wort. Kam rein, hat die gesehen und hat's gemacht. Am hellen Tag. Die Tür stand offen, eine Frau ist schreiend wieder rausgelaufen. Ja, nachher, als alle dachten, jetzt treiben ihn die Bullen in die Ecke, hat er alles in die Luft gejagt. Seelenruhig. Also mir hat das ein wahnsinniges Gefühl von Freiheit gegeben. Wirklich. Adam 7, Hörspiel von Hermann Moers. Adam 7, Uwe Friedrichsen. Linda Schulz-Niemann, Gisela Stein. Professor Burger, Fritz Lichtenhahn. Schwester Charlotte Jöres. Aufnahmeleitung Erika Reichenbach. Schnitt Barbara Jenicke. Ton Joachim Friedrich Schulz. Regie Otto Düben. Produktion Rias Berlin mit dem Westdeutschen Rundfunk Köln.